nicht je gewohnt, gegen dieses Volk zu kämpfen. Der Hass und die Wut trieb sie voran, um ihre Schlachten zu lenken.